Übungstest 4. Hörverstehen 2. Sie hören jetzt ein Interview. Die Radioredakteurin Ulrike Geuter spricht mit Professor Tschirpka über ein Projekt zur Prävention von Gewalt unter Kindern. Zu diesem Text sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 20 auf dem Aufgabenblatt. Hören Sie jetzt den Text einmal ganz. Dann hören Sie den Text noch einmal in Abschnitten. In unserer heutigen Sendung spreche ich mit Herrn Tschirpka. Herr Tschirpka ist ärztlicher Direktor des Instituts für psychosomatische Kooperationsforschung in Heidelberg. Es geht um sein Projekt Faustlos. Das Projekt arbeitet daran, schon im Kindesalter Mitgefühl, Kontrolle von Impulsen und den positiven Umgang mit Wut zu fördern. Gewalt in der Schule, dieses Thema sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Herr Professor Tschirpka, wo setzt Ihr Projekt Faustlos an? Bereits bei Kindergartenkindern und Grundschülern wollen wir das sozial-emotionale Lernen fördern. Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer Kompetenz zu stärken, mit Konflikten umgehen zu können, ohne gewalttätig oder aggressiv zu werden. Dazu haben wir Lektionen ausgearbeitet, anhand derer die Kinder lernen, sich in andere Menschen einzufühlen und bei Ärger und Wut ihre eigenen Impulse besser zu kontrollieren. Können Sie uns sagen, warum müssen Kinder erst lernen, sich in andere einzufühlen? Sind sie dazu nicht ohne Hilfe fähig? Sicherlich schon. Viele Kinder erkennen die emotionalen Signale anderer Kinder an deren Gesicht, an der Körpersprache, der Mimik und der Gestik. Aber Kinder, die zum Beispiel Gewalt erlitten haben, können das weniger gut. Wir wissen, dass Kinder mit aggressivem Verhalten Schwierigkeiten haben, mit ihren Impulsen zurechtzukommen und Spannungen auszuhalten. Das heißt, es fällt ihnen schwer, zunächst einmal nachzudenken und einen Konflikt friedlich zu lösen. Zudem schätzen Kinder mit aggressivem Verhalten, die Täter also, die Aggressionen von anderen Kindern falsch ein. Oft fühlen sie sich bedroht, wenn man sie nur anschaut. Eine häufig gestellte Frage zur Aggression unter Kindern: Gibt es da Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen? Die Aggressivität ist bei Mädchen und Jungen meist sehr unterschiedlich. Mädchen sind mehrheitlich Opfer und die Jungen mehrheitlich Täter. Wenn man das sozial-emotionale Lernen fördert, erzielt man somit zweierlei Effekte. Die Mädchen werden deutlich mutiger und die Jungen zeigen weniger nach außen gerichtetes, aggressives Verhalten. Kommen wir noch einmal auf das Thema sich einfühlen zurück. Diese Empathiefähigkeit ist doch nur ein Baustein von Faustlos, oder? Richtig. Wenn die Kinder die Emotionen anderer gut lesen, das heißt verstehen können, gehen wir zum nächsten Schritt über. Nun besprechen wir mit den Kindern Konfliktsituationen, die sie aus dem Alltag kennen und die gewaltbereite Lösungen provozieren können. Nehmen wir zum Beispiel folgende Situation. Die Leonie und der Stefan basteln beide. Sie weigert sich aber, ihm den Klebestift zu geben. Als erstes sprechen wir diese Situation in einer Weise durch, dass die Kinder diesen Konflikt nachempfinden. Dann suchen wir nach Lösungen dafür. In einem dritten Teil spielen die Lehrkräfte geeignete Konflikt- und Lösungsmuster vor. Anschließend üben dies die Kinder untereinander in Rollenspielen. Hat dieses Durchsprechen und Durchspielen denn überhaupt Auswirkungen auf das reale Verhalten? Das Besprechen und Durcharbeiten allein reicht natürlich nicht aus, um das Verhalten zu ändern. In zusätzlichen Rollenspielen zeigt die Lehrerin ein vorbildliches Verhalten in einer kritischen Situation und die Kinder ahmen es nach. Die Kinder müssen diesen Lösungsweg dann auch untereinander üben, damit sich das Verhalten wirklich setzt. Gibt es dazu eigentlich schon Untersuchungen über einen längeren Zeitraum? Nun ja, Langzeitstudien zeigen, dass die Wirkung von zwei Dingen abhängt. Einmal vom Ausmaß des gewalttätigen Verhaltens und zum anderen von der Qualität des Programms. Kinder, die in der Herkunftsfamilie Gewalt erfahren haben, verhalten sich eher gewalttätig. Auch andere Belastungsfaktoren wie Verlust oder Krankheit der Eltern sind durch die Risikoforschung belegt. Wenn ein Kind unter dieser Risikokonstellation zu leiden hat, profitiert es von dem Antigewaltprogramm. Doppelt so sehr wie ein Kind, das aus stabilen Verhältnissen kommt. Zum anderen hängt der Effekt unseres Programms natürlich von der Qualität seiner Durchführung ab. Sie arbeiten vorzugsweise mit Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter. Aus welchen Gründen bevorzugen Sie ein Programm, das so früh ansetzt? Dieses Programm gefällt mir von allen Programmen zum Anti-Gewalt-Training am besten, weil es schon früh die Empathie fördert und weil es von der kindlichen Entwicklung ausgeht. Wir schreiben den Kindern nicht vor, was sie machen sollen, sondern vermitteln ihnen Schlüsselkompetenzen, damit sie Konflikte selbst bewältigen können. Dieses Programm richtet sich an alle Kinder. Problemkinder werden nicht dadurch stigmatisiert, dass man ihnen eine Extrabehandlung zukommen lässt. Bei Faustlos durchläuft niemand ein gesondertes Programm zur Gewaltprävention. Alle Kinder machen das gleiche Programm mit. Wenn Sie mit diesem Projekt die sozial-emotionale Kompetenz verbessern wollen, braucht es da nicht auch Veränderungen in der Umgebung der Kinder? Unbedingt. Man darf das Programm Faustlos in seiner Effektivität nicht überschätzen. Wir sehen es lediglich als einen Baustein in einem ganzen Bündel von Maßnahmen an. Dazu gehört, dass man bei Risikofamilien in deren Umfeld eingreift und ihnen Unterstützung anbietet. Dazu gehört auch, zu lernen, Grenzen im Umgang mit den elektronischen Medien zu setzen. Und dazu gehört, dass bestimmte Werte wie gegenseitiger Respekt in der Erziehung gesetzt werden. Herr Professor Tschirpka, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Hören Sie nun den Text in Abschnitten. Hören Sie zuerst das Beispiel. In unserer heutigen Sendung spreche ich mit Herrn Tschirpka. Herr Tschirpka ist ärztlicher Direktor des Instituts für psychosomatische Kooperationsforschung in Heidelberg. Es geht um sein Projekt Faustlos. Das Projekt arbeitet daran, schon im Kindesalter Mitgefühl, Kontrolle von Impulsen und den positiven Umgang mit Wut zu fördern. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 13. Hören Sie nun den passenden Text. Lösen Sie dazu die Aufgaben während des Hörens oder danach. Gewalt in der Schule. Dieses Thema sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Herr Professor Tschirpka, wo setzt Ihr Projekt Faustlos an? Bereits bei Kindergartenkindern und Grundschülern wollen wir das sozial-emotionale Lernen fördern. Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer Kompetenz zu stärken, mit Konflikten umgehen zu können, ohne gewalttätig oder aggressiv zu werden. Dazu haben wir Lektionen ausgearbeitet, anhand derer die Kinder lernen, sich in andere Menschen einzufühlen und bei Ärger und Wut ihre eigenen Impulse besser zu kontrollieren. Können Sie uns sagen, warum müssen Kinder erst lernen, sich in andere einzufühlen? Sind sie dazu nicht ohne Hilfe fähig? Sicherlich schon. Viele Kinder erkennen die emotionalen Signale anderer Kinder an deren Gesicht, an der Körpersprache, der Mimik und der Gestik. Aber Kinder, die zum Beispiel Gewalt erlitten haben, können das weniger gut. Wir wissen, dass Kinder mit aggressivem Verhalten Schwierigkeiten haben, mit ihren Impulsen zurechtzukommen und Spannungen auszuhalten. Das heißt, es fällt ihnen schwer, zunächst einmal nachzudenken und einen Konflikt friedlich zu lösen. Zudem schätzen Kinder mit aggressivem Verhalten, die Täter also, die Aggressionen von anderen Kindern falsch ein. Oft fühlen sie sich bedroht, wenn man sie nur anschaut. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 14 bis 16.

Ende von Hörverstehen 2. Jetzt bekommen Sie 5 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen in den Antwortbogen zu schreiben. Ende des Hörverstehens.